Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Hast du heute Abend Lust auf einen Film? Ja, warum nicht? Ich würde gern einen Krimi oder einen Science-Fiction-Film sehen. Star Wars oder Enterprise zum Beispiel. Oh nein, bitte nicht. Ich möchte lieber etwas Lustiges sehen. Ich habe seit langem nicht mehr gelacht. Du hast recht. Das wäre mir auch lieber.